In einer Ansprache über den Prager Rundfunk erklärt, der von ihm geleiteten Verhandlungsdelegation sei es in Moskau gelungen, die Zustimmung der sowjetischen Gesprächspartner für einen etappenweisen Abzug der Besatzungstruppen aus der CSSR zu erhalten. Die legale Regierung werde weiter im Amt bleiben und die Entwicklung des Sozialismus fortführen, wörtlich sagte Swoboda. Es war nicht leicht, weder für uns noch für euch. Unser Platz bleibt in der sozialistischen Welt. Swoboda fuhr wörtlich fort, wir gehen keinen Schritt zurück, wir werden zielbewusst unsere Arbeit fortsetzen. Der tschechoslowakische Staatspräsident erklärte sodann, die sowjetischen Partner hätten den Wunsch geäußert, dass in der Frage der Presseberichterstattung die Führung der KPÇ klarer herausgestellt werde. Swoboda betonte, bei den Moskauer Verhandlungen sei der tschechoslowakischen Delegation die Treue und Disziplin der Bevölkerung eine große Hilfe gewesen. Er versicherte, die Abordnung sei während der gesamten Dauer der Gespräche in Gedanken bei ihrem Volk gewesen. Sie habe mit tiefer Sorge die Nachrichten über die Opfer an Menschenleben vernommen und äußere ihr tiefes Mitgefühl mit den Familien und Freunden der Toten. Die Ereignisse der vergangenen Tage in der Tschechoslowakei, so heißt es weiter in der Ansprache Swobodas, drohten zu jeder Stunde die schrecklichsten Konsequenzen zu haben. Als Soldat sei er sich der Tatsache bewusst, welches Blutvergießen ein Konflikt zwischen der Bevölkerung und einer wohl ausgerüsteten Armee hervorrufen könne. Daher habe er es als Präsident für seine Pflicht gehalten, eine solche Entwicklung zu verhindern, gleichzeitig aber zu versuchen, die grundsätzlichen Interessen des tschechoslowakischen Staates und Volkes zu sichern. Präsident Swoboda hob hervor, dass alle ihn begleitenden Persönlichkeiten die Posten wieder übernehmen werden, für die sie auf demokratischem Wege bestimmt worden seien. Abschließend sagte Swoboda, die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und den anderen sozialistischen Ländern würden durch die jüngsten Ereignisse für lange Zeit von schmerzhaften Wunden gekennzeichnet sein. Es liege aber im Interesse der CSSR, dass das gegenseitige Vertrauen und die guten Beziehungen wiederhergestellt würden. Nach der ersten Sitzung der Regierung im Anschluss an die Rückkehr der tschechoslowakischen Delegation aus Moskau wurde über alle freien Sender des Landes eine Verlautbarung verlesen, in der die Bevölkerung ersucht wird, die Beschlüsse mit Ruhe und Gelassenheit aufzunehmen. Als Gesprächsthemen der Kabinettssitzung wurden das Moskauer Verhandlungsergebnis und Fragen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Produktion, des Verkehrs und der Sicherung der öffentlichen Ordnung genannt. Aus dem am Nachmittag veröffentlichten Kommuniqué über die sowjetisch-tschechoslowakischen Besprechungen geht unter anderem hervor, dass die Parteichefs der UdSSR und der anderen vier Besatzungsmächte sich grundsätzlich bereit erklärt haben, die Streitkräfte aus der CSSR zurückzuziehen. Voraussetzung hierfür, so heißt es weiter, müsse eine Konsolidierung der Lage in der Tschechoslowakei sein. Die Prager Politiker versprachen ferner, sie würden weiterhin zur Stärkung der Verteidigungskraft des Warschauer Paktes beitragen. Außerdem hat dem Kommuniqué zufolge die tschechoslowakische Seite versichert, dass der nationale Oberbefehlshaber der Truppen in der CSSR Befehle gegeben hat, um Zwischenfälle zu verhindern und die Ordnung wiederherzustellen. Ohne die Bundesrepublik direkt zu erwähnen, wird erklärt, die Sowjetunion und die Tschechoslowakei blieben entschlossen, allen militaristischen, revisionistischen und neonazistischen Kräften eine Abfuhr zu erteilen, die die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges revidieren wollten. Die sowjetische Seite betonte, sie werde die legale Staats- und Parteiführung in der CSSR weiter anerkennen und habe Verständnis für den Wunsch der KPÇ, die sozialistische Demokratie zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wird auf die Beschlüsse des Zentralkomitees von Januar und Mai verwiesen. In einer getrennten Verlautbarung gaben die sowjetische Nachrichtenagentur TASS und Radio Moskau bekannt, dass die Partei- und Regierungschefs der übrigen vier an der Besetzung der CSSR beteiligten Warschauer Paktstaaten heute mit der Sowjetführung konferiert haben. Dabei, so hieß es, sei einmütig ein entsprechender Beschluss zur Lage verfasst worden. Die Delegationen sind der Mitteilung zufolge inzwischen aus Moskau abgereist. Der Sender Freies Prag erklärte in einem ersten Kommentar zum Moskauer Kommuniqué und zur Rede Svobodas, die Verhandlungen seien der Tschechoslowakei aufgezwungen worden. Man sei sich bewusst, dass sie unter den denkbar schlechtesten Umständen stattgefunden hätten. Weiter heißt es bei Radio Freies Prag: Die Tschechoslowaken dankten den Genossen Svoboda und Dubček dafür, dass sie nicht zu Kollaborateuren geworden seien. Der Sender Freies Brünn und andere freie tschechoslowakische Stationen haben bestimmte Formulierungen des Moskauer Kommuniqués zurückgewiesen. Hierbei wurde vor allem die Tatsache hervorgehoben, dass die Besatzungstruppen vorerst weiter im Lande bleiben und kein genauer Zeitpunkt für ihren Abzug genannt worden ist. Ferner hieß es in den Sendungen, es sei unannehmbar, dass die vom außerordentlichen Kongress der KPC zu Kollaborateuren erklärten Persönlichkeiten ihre Funktionen behalten sollten. Dies dürfte vor allem für die Funktionäre Bilak und Indra gelten. Die Freiheitssender wiesen auch darauf hin, dass die Vereinbarungen noch der Ratifizierung durch die Nationalversammlung und der ausdrücklichen Billigung durch die legalen Partei- und Regierungsgremien bedürfen. Wieder andere Geheimsender riefen dazu auf, das Moskauer Ergebnis geschlossen abzulehnen. Ein Abkommen könne nur geschlossen werden, so wurde erklärt, wenn zuvor die Besatzungstruppen abgezogen seien. Wie der Freiheitssender Mittelböhmen meldete, sollen morgen weitere Regierungsberatungen stattfinden. Die für 17 Uhr angekündigte Rundfunkansprache des tschechoslowakischen KP-Chefs Dubček hat bisher nicht begonnen. Dubček erlitt heute früh bei seiner Ankunft in Prag einen Schwächeanfall. Wie es heißt, wurde er ohnmächtig fortgetragen, als er vor der Prager Brück aus seinem Auto stieg. Die tschechoslowakische UN-Delegation gab heute bekannt, dass sie nicht mehr an möglichen weiteren Beratungen des Sicherheitsrates über die Lage in der Tschechoslowakei teilnehmen wird. In einer ersten Reaktion auf das Ergebnis der Moskauer Verhandlungen zwischen den Kremlführern und den Repräsentanten der CSSR erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Ahlers heute in Bonn, es habe sich eindeutig gezeigt, dass die Sowjetunion den Status quo in Europa mit militärischen Mitteln zu ihren Gunsten verändern wolle. Die Hauptstadt hat am Nachmittag seine normale Tätigkeit wieder aufgenommen. In der Mitteilung heißt es, alle Telefon- und Telegrafenverbindungen mit dem Ausland funktionierten. Furt im Wald. Nach Beobachtungen der bayerischen Grenzbehörden haben sowjetische Truppen am Nachmittag gegenüber Fürstenhut und Buchwald mehrere tschechische Orte an der Grenze zur Bundesrepublik besetzt. Prag. Der freie Sender Prag berichtete heute, einige kompromittierte Funktionäre der KPC versuchten, sich in die Sowjetunion abzusetzen, um der Gerechtigkeit zu entgehen. Stockholm. Der schwedische Gewerkschaftsbund sowie die zentrale Angestelltengewerkschaft haben beschlossen, geplante Studienbesuche in der Sowjetunion abzusagen. London. Das Gastspiel der Chöre der Roten Armee, die im September in zahlreichen britischen Städten auftreten wollten, wurde nach Konsultationen zwischen dem Außenministerium in London und den sowjetischen Behörden annulliert. Vatikanstadt. Eine Messe für die Tschechoslowakei wurde heute im Petersdom am Altar des heiligen Wenzel in tschechischer Sprache zelebriert. Berlin. Trotz der verstärkten Kontrollmaßnahmen der DDR-Behörden besuchen auch heute zahlreiche Ostberliner die Botschaft der CSSR, um ihre Solidarität mit dem tschechoslowakischen Volk auszudrücken.